Kundgabe 1870. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.4.1941. Weltliche Macht. Gerechte Führung. In der weltlichen Macht verkörpert sich das Geistige, das zu herrschen auf Erden bestimmt ist, um wieder vielen Menschen auf Erden ein Führer zu sein. Es kann die herrschende Macht Aufgaben auf Erden gleichfalls im Willen Gottes erfüllen, so sie sich in Demut ihm unterwirft, also seinen Segen erbittet für alles, was sie ihrer Macht zufolge ausführen muss. Dann wird der Herrschende dem Volk ein gerechter und weiser Führer sein, denn Gottes Wille gibt sich dann durch ihn kund. Die geistige Kraft eines solchen Herrschers ist also gleichfalls zu dienen bereit, und ihr wurde für die Erdenzeit ein Amt gegeben, das ihr die Führung von vielen Menschen vorschreibt. Nun aber muss der Führende sich dieser Aufgabe in einer Weise entledigen, dass dem ihm anvertrauten Menschen Vorteil daraus erwächst, sowohl irdisch als auch geistig. Es darf der Herrscher nicht sein Amt missbrauchen, indem er die Menschen schädigt an Leib oder Seele. Weder irdischen noch geistigen Nachteil dürfen die ihm Anvertrauten durch seine Herrschergewalt erleiden. Sie müssen unter seiner Herrschaft glücklich und zufrieden sein, und ihr Seelenzustand muss sich heben, dann wird der Herrscher seine Macht ausüben, dem göttlichen Willen gemäß. Und es diene dieser dann auf Erden, obwohl er herrscht. Denn er gibt unendlich vielen Menschen die Möglichkeit, seelisch auszureifen. Und gleichzeitig übet er auch die Nächstenliebe an jenen, denen er das irdische Leben erträglich macht. Missbraucht er aber seine Macht, um seine Untergebenen zu unterdrücken, suchet er selbst Vorteil aus ihnen zu ziehen, geht er mit Gewalt, also in Lieblosigkeit gegen diese vor, achtet er nicht ihr Eigentum oder fügt ihnen sonst irgendwelchen Schaden zu, leiblich oder seelisch, dann ist sein Herrschen kein Dienen, das Gott gewollt ist, sondern er ist vom Widersacher beeinflusst, der die Liebe bekämpft und nur Lieblosigkeit und Hass sprechen lässt. Dann ist das Volk, das einem solchen herrschenden Machthaber untersteht, gefährdet an Leib und Seele. Denn Lieblosigkeit wird wieder Lieblosigkeit nach sich ziehen. Es werden die Menschen einander das Gleiche zufügen, was ihnen von dieser Gewalt zugefügt wird. Wer in Gefahr ist, Besitz zu verlieren, der wird dem Nächsten auch den Besitz nehmen wollen. Es wird jegliches Unrecht, das der Herrscher seinem Volk zufügt, nachgeahmt werden. Und die Menschen werden sich gegenseitig bedrängen und anfeinden, denn sie folgen dem Beispiel dessen, der ihnen ein Führer sein soll. Wie er sie führt, so gehen diese Menschen. Sie sind ihm gewissermaßen hörig, solange sie ihn noch nicht recht erkennen. Sie tun das Gleiche, das er vor ihnen tut, und glauben, im Recht zu sein, auch wenn es ein Akt der Lieblosigkeit ist. Und das Geistige, das sich in einem solchen Herrscher birgt, ist weit davon, sich zu erlösen. Es steht noch zu sehr unter der Gewalt des Gegners und tut, was dieser will. Und dann ist das Volk irregeführt und in großer Gefahr, denn die Seelen sind gleichfalls von schlechter Kraft beherrscht. Und darum muss den Menschen die Erkenntnis gegeben werden, wenn sie einen Führer haben, der nicht den Willen Gottes ausführt, sondern im Dienst des Bösen steht, auf dass sie dessen Taten beurteilen lernen und davon Abstand nehmen, sie nachzuahmen. Ein Herrscher soll stets ein leuchtendes Vorbild sein für seine Untergebenen. Er soll selbst so leben, dass ihn kein Tadel treffen kann. Er soll Gott anerkennen und immer dessen Willen suchen. Er soll wohl ein strenger und gerechter, aber auch ein gütiger Richter sein, der in Liebe auf sein Volk einwirkt und es so zu beeinflussen sucht, dass es ihm gern und willig folgt. Dann wird er große Macht haben über sein Volk und diese Macht im guten Sinn gebrauchen. Dann wird er sein Volk führen, so wie Gott es will. Er wird ihm ein Ratgeber sein in irdischer wie in geistiger Not. Er wird nur darauf bedacht sein, das Amt, das ihm gegeben wurde, gerecht und weise zu verwalten. Er wird das Volk führen auf rechter Bahn. Er wird zu Gott beten, um Kraft für seine Erdenaufgabe. Und Gott wird ihm beistehen, seinem Volk ein gerechter und liebevoller Herrscher zu sein. Amen.